Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, kurz nach 1 und wir sind wieder da, jetzt sind wir da, auch im Fernsehen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Und das Thema heißt, ich will leben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, denen es gesundheitlich vielleicht sehr schlecht geht, die sehr krank sind, aber die dennoch sagen, ich will leben. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die vielleicht seelisch, so den Tiefpunkt erreicht haben und in einer sehr düsteren Lebenssituation sind, aber dennoch sagen, ich schaffe das und ich will leben. Und gerne auch mit Leuten, die sich in extrem schwierigen Lebensumständen befinden und vielleicht kurz vor dem Aufgeben sind und sagen, ich will leben. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Nelly und Nelly ist 28. Guten Morgen, Nelly. Hallo, Domian. Hallo, Nelly. Ja, du hast dich zu dem Thema gemeldet, ich will leben. Genau. Was ist denn so bei dir los? Ich möchte gerne leben und ich möchte gerne alt werden, nur ich werde nicht alt. Warum nicht? Weil ich eine Muskelerkrankung habe. Was ist das für eine Erkrankung? Ich habe eine spinale Muskelatrophie. Kannst du das mal erklären, wie sich diese Erkrankung bemerkbar macht und auswirkt auf deinen Körper? Also ich bin schon mit dieser Krankheit geboren und ich konnte noch nicht laufen. Und es wird mit der Zeit immer schlechter. Mhm. Was bedeutet das? Sitzt du im Rollstuhl oder liegst du? Ich sitze im Rollstuhl, ich konnte noch nicht laufen. Und also zurzeit sieht es so aus, dass ich mehr liege als sitze. Mhm. Kannst du dich denn, alleine einen... Also zunächst mal die Frage, lebst du alleine? Nein, ich wohne noch im Elternhaus. Ja. Aber ich plane auszuziehen. Ah, und in eine eigene Wohnung? Genau. Und würdest du das denn schaffen, einen eigenen kleinen Haushalt zu gestalten? Ich kann Assistenten beantragen und die würden die ganze Arbeit, die so anfällt, im Haushalt machen und die würden sich auch um mich kümmern. Ja. Jetzt nochmal zu der Erkrankung, damit ich mir das richtig vorstellen kann. Also du sitzt im Rollstuhl, du kannst nicht gehen. Genau. Wie kannst du denn deine Arme bewegen? Geht das? Also ich kann ein bisschen die Hände bewegen. Es reicht, um das Telefon zu halten und um mein iPhone zu bedienen. Aber ach so. Sonst so essen das, alleine. Das geht auch nicht. Das kann ich nicht, nee. Das heißt dann auch, waschen geht nicht. Genau. Zur Toilette geht dann auch nicht alleine. Genau. Da muss immer jemand helfen. Das macht alles meine Mutter. Mhm. Die Erkrankung ist so im Laufe der Jahre immer schlimmer geworden. Mhm. Wenn sie so weiter fortschreitet wie bisher, wie würde das denn dann aussehen in ein paar Jahren? Ich würde irgendwann daran sterben. Also ich würde nicht an der Krankheit sterben, sondern ich würde an den Folgen sterben. Ich bin sehr anfällig auf Infekte und ach so. Wahrscheinlich werde ich an einer Lungenentzündung sterben. Ja. Kann diese Erkrankung sich auch auf das Herz beziehen oder sich ausweiten? Auf den ob das geht, weiß ich nicht. Also bei mir sind die Arme, die Beine und das Zwerchfell und die Kaumuskel, die sind am stärksten betroffen. Weil das Herz ist ja auch ein Muskel, ne? Genau. Glaube ich, kann man so sagen. Also das weißt du nicht so. Das weiß ich nicht. Also bei mir ist das Herz nicht betroffen. Den Kaumuskel, sagst du, der ist auch betroffen. Das heißt, den Mund kannst du nicht so wie ein gesunder Mensch normal auf und zu machen und bewegen. Nicht so weit und das Essen wird mit der Zeit schlechter. Ich habe inzwischen eine Magensonde. Ach so, oh. Und darüber werde ich nachts ernährt. Mhm. Und tagsüber versuche ich so zu essen. Und das, was ich so nicht kauen kann, das wird passiert. Das heißt also, das muss man alles ein bisschen breiig machen. Genau. Damit du es dann runter... Also so ein Schnitzel kauen, das ging gar nicht mehr. Das geht nicht. Fleisch geht gar nicht. Ging das denn früher besser, das Essen? Ja. Vermisst du das, dass du nicht mehr richtig essen kannst? Also manchmal habe ich schon das Bedürfnis, irgendwo reinzuweisen. Ja, genau. Ja, mal in Apfel oder sowas. Genau. Aber wenn, dann geht nur Apfelbrei. Genau. Oder so geriebener Apfel. Mhm. Ja. So, jetzt hast du eine ganz tolle Sache vor, eine ganz irre Sache. Du bist sehr schwer krank und gehandicapt, kann man ja so sagen. Genau. Aber du willst trotzdem in eine eigene Wohnung und dein eigenes Leben führen. Ja, ich möchte selbstständig werden. Warum? Warum ist der Drang so groß? Ich gehe mal davon aus, dass du es bei deinen Eltern sehr gut hast. Ja, es geht mir hier sehr gut. Ja, aber warum dann unbedingt raus? Und ich möchte so ein bisschen meine Privatsphäre und meine Mutter wird ja auch nicht jünger und es wird auch ihr mit der Zeit schwer fallen, mich zu versorgen. Was sagen denn die Eltern dazu? Sind die damit einverstanden oder sagen die, oh Gott, Kind, das schaffst du nicht alleine? Einverstanden sind sie schon, aber sie machen keinen Freudentanz. Die machen keinen Freudentanz? Nee. Nun ist es aber wahrscheinlich auch sehr schwierig, eine Wohnung für dich zu finden. Die muss ja genau so für deine Behinderungen und Handicaps eingerichtet sein. Also sie müsste im Erdgeschoss sein und was mir ganz besonders wichtig ist, dass da eine Badewanne ist. Und die Tür ein bisschen breiter und dann reicht das auch schon. Und dass dann immer Leute kommen und die dich betreuen, das kann man alles so organisieren. Das ist genau, kein Problem. Ja. Das geht. Das geht. Kannst du denn nachts alleine sein oder muss nachts auch jemand bei dir sein? Also zurzeit habe ich hier Nachtschwestern bei mir. Ah ja. Müsste das denn in der eigenen Wohnung auch so gegeben sein? Ja, dann? Das wird so bleiben. Warum? Warum sie bei mir sind? Nachts. Weil ich nachts an einer Beatmungsmaschine angeschlossen werde. Ach so, das wusste ich gar nicht. Also du kannst nachts nicht, wenn du im Bett liegst, aus eigener Kraft normal atmen. Ich kann atmen, aber ich bin zu schwach, um die ganze Luft auszuatmen. Und mit der Zeit würde sich der CO2 in der Lunge ansammeln und dann würde ich wie vor 2 Jahren in ein CO2-Koma fallen. Ist das damals passiert? Ja. Wie lange hast du dann in diesem Koma gelegen? Ein paar Stunden, weil meine Mutter rechtzeitig reagiert hat. Ah ja. Wie war das, als du daraus aufgewacht bist? Ich konnte jetzt gar nicht verstehen, wieso ich im Krankenhaus bin, was passiert ist. Ja, ja. Und dann mit der Zeit wurde mir klar, was geschehen ist. Mhm. Was die Ärzte mir immer prophezeit haben, aber das habe ich nicht geglaubt. Ja, und man will es wahrscheinlich dann auch so lange hinschieben wie irgend möglich, ne? Bis man genau, weil ich wusste, dass man von dieser Beatmungsmaschine abhängig wird. Und ich wollte nicht in die Abhängigkeit. Aber tagsüber geht es ohne die Maschine. Ja, das übergeht. Ne? Noch. Das heißt, es kann irgendwann auch sein, dass du tagsüber die Maschine auch brauchst, die Beatmungsmaschine. Ja, das kann auch so sein, dass ich den Sommer ein Tracheostoma bekomme. Ein was? Ein Tracheostoma, das ist ein, wo der Schlauch in den Hals geht. Ach so. Mann, dann hast du ja wirklich eine ganze Menge zu schultern. Aber trotzdem bist du eine sehr optimistische und ja hoffnungsvolle Person, ne? Kann man so sagen. Ich kämpfe. Ja. Das ist ja wirklich eine tolle Leistung, Nelly, denn du kämpfst ja schon dein ganzes Leben. Ne? Es gab ja keine Zeit, wo, ja, wie du es gerade erzählt hast, du warst ja nie gesund in dem Sinne. Aber es gibt Phasen, wo es mir gut geht, zum Beispiel, jetzt ist wieder eine gute Phase, heute bin ich entlassen worden aus dem Krankenhaus. Und die Ärzte sind super mit mir zufrieden, weil die Werte echt klasse sind. Ja. Also da ist man dann froh, wenn man nach Hause kommt und wieder die eigenen vier Wände und das eigene Zimmer hat. Genau, und man weiß, es ist alles gut. Ja, genau, ja. Was machst denn du so den ganzen Tag lang über? Also meistens gucke ich Fernsehen. Ja. Oder ich bin übers iPhone im Internet. Ja, das Internet ist natürlich auch dann eine gute Abwechslung, ne? Und Zeitvertreib. Genau. Ja. Was bereitet dir so Freude am Leben? Weißt du, das hört sich jetzt vielleicht total bescheuert an. Egal, sag's. Ich freue mich, wenn ich ganz normal Luft bekomme. Das ist schon echt klasse, weil ich kenne ziemlich oft diese Atemnot. Also ich will ja mal sagen, das hört sich keinesfalls bescheuert an, sondern das finde ich sehr beeindruckend, wenn du das so sagst. Dass du dich freust, wenn du ganz normal Luft bekommst. Mhm. Ja. Wie ist das so, wenn so Sommer ist und Frühling, magst du dann auch gerne mal so ans Fenster gefahren werden oder mit dem Rollstuhl? Geht das mit dem Rollstuhl rausfahren? Das geht. Im Sommer darf ich auch noch draußen. Nur im Winter ist für mich immer so eine Isolierzeit, weil ich darf nicht in öffentliche Gebäude, ich darf keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, weil die Gefahr besteht, dass ich mich anstecke. Ach so. Hast du denn, also deine engsten Bezugspersonen sind deine Eltern vermutlich? Genau. Hast du Geschwister auch noch? Ja, zwei Brüder. Und die sind auch sehr eng mit dir verbunden? Ja. Ja. Gibt es auch Freunde oder Freundinnen? Freunde habe ich auch, es sind aber nicht ganz so viele. Aber die ich habe, die kann man wirklich als Freunde bezeichnen. Ja, das ist ein großes Glück, wenn man sagen kann, es ist schon ein großes Glück, wenn man sagen kann, ich habe einen Freund. Ja, das stimmt. Finde ich, ja. Wo hast du die kennengelernt, die Freunde? Im Krankenhaus. Ah ja. Sind das auch Leute, die eine Krankheit haben? Oder? Nee, das ist das Personal. Das ist ja toll. Dann hat sich aus dem Krankenhausaufenthalt so eine Freundschaft ergeben. Mhm. Und die hält an und ihr besucht euch gegenseitig oder die werden nicht... Also sie besuchen mich. Weil das einfacher ist, unkomplizierter. Genau. Das ist ja toll. Ja. Das ist ja wirklich toll. So, jetzt nochmal zur Wohnung. Wann glaubst du denn, wenn alles gut läuft, könnte das über die Bühne sein? Also wenn alles glatt läuft und wenn sich die Kassen nicht so querstellen, dann gehe ich davon aus, dass ich Anfang nächsten Jahres eine Zusage bekomme. Oh, das wäre natürlich super. Das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Nee, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich da so richtig drauf freust. Ja. Ja? Da kann man sich Gedanken machen, wie man die Wohnung einrichtet, wo man was hinstellt. In Gedanken ist die Wohnung schon fertig. Das glaube ich. Aber die sollte nicht so weit weg sein von deinen Eltern, ne? Nein, ich möchte gerne in Paderborn bleiben. Ach, du kommst aus Paderborn, ah ja. Mhm. Mhm. Ja, damit die Eltern und die Geschwister dich dann auch besuchen können. Genau. Ja. Ja, Nelly, dann drücken wir dir, ich sag dir jetzt, Hunderttausende von Daumen werden jetzt gedrückt, dass du die Wohnung bekommst. Dankeschön. Und dass das dann alles klappt im Januar. Und noch, du, mehr, und noch mehr Daumen werden gedrückt, dass die Krankheit nicht noch schlimmer wird, sondern eine Weile mal so stehen bleibt wie jetzt und es dir einigermaßen gut geht. Ich hoffe, dass ich noch lange stabil bleibe, aber ich habe das Gefühl, dass ich keine 35 werde. Du bist jetzt 28. Mhm. Mhm. Ja, aber wenn es bis dahin noch gute Jahre sind, ist es ja auch das schön. Das ist sehr viel wert. Ja, ja. Du wolltest gerade noch was sagen zu mir? Ja, Dorian, ich habe einen Herzenswunsch. Ja, sag. Ich habe nur die Befürchtung, wenn ich diesen Wunsch jetzt in der Öffentlichkeit äußere, dass du es vielleicht ablehnst, weil der Herzenswunsch was mit dir zu tun hat. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das äußern kann? Ja, jetzt raus damit. Nicht so spannend. Ich würde unheimlich gern mit dir eine Tasse Kaffee trinken. Ist das möglich? Weißt du, was wirklich ganz blöd ist? Hm? Du geil sagst Paderborn. Ich hab am letzten Sonntag in Bad Driburg eine Lesung gehabt. Ja, ich habe das auf deiner Seite gelesen. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir irgendwas arrangiert, dann wäre es ganz einfach gewesen. Ja. Aber ich könnte auch nach Köln kommen. Du kommst doch aus Köln, oder? Ja, ich komme aus Köln. Pass mal auf, wir überlegen mal was. Wir haben ja deine Telefonnummer. Ja. Also du könntest, du bist transportfähig. Ja. Ja. Könntest du auch zu einer Lesung, schaffst du das so, bist du so stabil, könntest du 2 Stunden in einem Publikum sitzen? Ja, das könnte ich. Ah ja. Wir überlegen mal was. Okay. Okay. Ich verspreche dir mein Ehrenwort, du wirst von uns, von mir hören und wir werden schon zueinander kommen. Oh, super. Ja, okay? Ja. Liebe Nelly, also wir haben ja deine Telefonnummer und wie gesagt, Sie hören von uns. Tausend Dank. Nelly, alles Liebe und dann bis bald. Ja, tschüss. Tschüss. So, 0800-220-5050, das ist unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt Ich will leben und möchte gerne mit Leuten reden, denen es nicht gut geht. Seelisch, psychisch, körperlich, aber die dennoch sagen und vielleicht sehr tapfer sind, so wie Nelly, ich will leben, ich will trotzdem leben und ich gucke nach vorne und ich genieße das, was ich jetzt habe und bin sehr gegenwartsbezogen. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50. Hier ist Christine. Christine ist 45 Jahre alt. Guten Morgen, Christine. Hallo, Domian. Christine, ich will leben. Ja, hallo, Domian. Ja. Mein Begleiter durch die Nacht, durch viele Nächte. Ist auch an meiner Krankheit. Das heißt, du bist auch sehr krank? Ich bin phasenweise sehr krank. Ich habe eine bipolare Störung. Das heißt, ich bin manisch-depressiv. Das heißt, ich habe schwere depressive Einbrüche. Ich bin seit 14 Jahren so ungefähr jedes Jahr immer wieder mal in der Klinik mehrere Monate, weil ich, wenn ich depressiv bin, hochgradig suizidal bin und dann freiwillig in die Klinik gehe. Wir können es ja nur mal kurz erklären. Also manisch-depressiv bedeutet, dass man ganz schlimme, schwarze Phasen hat, wo es einem genau ganz dreckig geht. Und dann gibt es das Gegenteil, dass man himmelhochjauchzend drauf genau ist. Genau, himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt. Genau, genau. Also bei mir drückt sich das so aus, gibt es so Abstufungen. Ich habe so eine bipolare Einstörung, das heißt, ich bleibe immer in der Realität verankert. Ich weiß, was ich tue, aber halt trotzdem ziemlich verrückte Sachen da. Also wenn du in der euphorischen Stimmung bist. Genau. Ja? Was sind das für verrückte Sachen, die du tust? Ja, ich vor allen Dingen, ich habe groß kein Geld, ich bin auch berentet durch die Erkrankung, dann bestelle ich halt Dinge, die ich mir nicht leisten kann. Mhm. Ich treibe mich übers Internet mit diversen Männern rum, die ich mir dann einlade. Achso, die auch real dann triffst? Ja, die ich real treffe, weil das ist ganz typisch, dass man dann auch sexuell überaktiv ist. Ach, das ist typisch für das Manisch? Das ist schon sehr typisch, dass alle Maniker eigentlich auch. Das heißt, du lebst alleine? Ich lebe alleine. Und hast dann regen Männerkontakt in der Zeit? In der kurzen Zeit, ja. Wie lange hält diese Zeit eigentlich an? Ich habe das ganz gut im Griff. Also ich kann es gut einschätzen. Ich weiß, ich bin depressiv, dann geht es mir eine Weile einigermaßen. Und dann werde ich manisch. Und dann kann ich das eigentlich mit Antipsychotika abfangen. Aber das sind dann auch immer noch so 3 Wochen. Also diese sagen wir mal, diese Hochphase, diese euphorische Phase in der Regel, wie lange dauert die an? Die dauert so 3 Wochen, also weil ich es abgebogen kriege. Ich nehme dann die diversen Medikamente. Vor allem setze ich die Antidepressiva, die ich immer wieder mühevoll eindosiere. Mhm. Die muss ich dann absetzen, weil gerade die Antidepressiva einen in diese Schübe reinhauen, in diese manischen Schübe, also auch ein normaler Mensch. Gibt es denn dann gegen Medikamente, dass die Stimmung sich wieder ein bisschen senkt? Nee, im Endeffekt nicht. Ja, die gibt's ja klar. Das sind Antipsychotika, die nimmst du dann eine Weile. Da wirst du dann wieder ruhiger, normaler, ausgeglichener und es vergeht dann einfach wieder. Das ist nicht das Problem. Diese manischen Phasen sind nicht das Problem. Also außer, dass ich auch schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen bin, weil ich dann halt irgendwelche Dinge mache, die man besser nicht macht. Was denn zum Beispiel? Eben, dass ich dann irgendwelche Sachen bestelle oder sonst was, mich halt verschulde ohne Ende. Wenn dann die finsteren Phasen kommen, wie lange halten die an? Lange, also das letzte Mal, ich war jetzt in den letzten 10 Monate lang depressiv. Zehn Monate? Ja, ich glaube, mein längstes war jetzt 10 Monate. Wie beschreib mal, wie dann dein Leben aussieht, wenn du in dieser extremen Finsterphase bist. Ganz zu Anfang, es geht auch immer schneller, also ich werde immer schneller depressiv, ich kann es nicht abfangen. Mein Hauptproblem ist, ich kann keine Medikamente auf Dauer nehmen. Viele Leute nehmen ja langfristig Antidepressiva als Prophylaxe und sind ganz gut eingestellt. Das kann ich nicht, weil die mich unter anderem wieder manisch machen und ich die dann wieder absitzen muss. Das ist jedes Mal das gleiche Spiel. Aber nochmal die Frage, wie geht es dir? Was machst du dann, wenn es dir... Mir geht es, wie es jedem Depressiven geht. Ich kriege nichts mehr hin. Ich bin völlig entscheidungsunfähig. Ich kann mich im Endeffekt kaum noch selber versorgen. Das heißt, du bist viel zu Hause dann? Ja, ich bin fast nur noch zu Hause. Traust du dich nicht unter Menschen? Es geht nicht ums Trauen, es geht um diese Energielosigkeit. Es ist eine unglaubliche Energielosigkeit. Du sitzt dann einfach nur so rum? Ich schaff's kaum aufs Klo, man wäscht sich nicht mehr. Halt das ganz Typische, was man inzwischen, was ich immer hoffe, dass es die Menschheit inzwischen weiß, was Depression eigentlich heißt. Das ist dieses, du willst schon, aber du kannst nicht mehr. Also das Schlimmste ist dieses. Wie kann ich mir dann so einen Tag dann vorstellen? Bleibst du den ganzen Tag im Schlafanzug? Ja, auf jeden Fall. Also das dauert meistens mehrere Tage, bis man sich da mal wieder duscht, bis man sich da aufraffen kann. Bleibt man auch lange im Bett? Man schläft fast nur noch. Ah, ja. Also mittlerweile, schlafen kann man das nicht nennen. Man Döst so man vor döst halt vor sich hin. In der Regel ist es so, man macht morgens auf, das haben die meisten Depressiven kennen das, und haben dieses Morgentief. Mir geht es also morgens extrem schlecht. Bei mir ist es am Anfang immer so, ich wache da morgens auf und das Erste, was ich denke, stürzt mich jetzt aus dem Fenster. Also meine Suizidgedanken sind völlig losgelöst, ich habe das nicht vor. Die kommen einfach. Dann gehe ich in eine Klinik, weil da bin ich halt in einem geschützten Raum und da stellt mir dann noch jemand was zu essen hin. In der Klinik. Aber wenn du zu Hause bist, dann musst du dir halt selbst ein bisschen was machen. Das ist natürlich hochgradig schwierig. Wer kauft dir dann ein? Wenn du keiner. Ich habe also letztes Mal, hatte ich zum ersten Mal eine Freundin, die sich erbarmt hat und mir so ein bisschen einkaufen ging. Aber das war mit, ich habe ein Kind trotzdem alleine großgezogen und der war auch bei mir in den meisten Phasen zu Hause. Also ich war so richtig krank, als er 10 war, der ist schon mittlerweile so erwachsen. Ja. Das war halt natürlich hochgradig schwierig, klar, das alles hinzukriegen. Man ist aber halt auch nicht mehr in der Lage, sich adäquat Hilfe zu holen und Ärzte kommen. Seit 14 Jahren hast du das? Ich habe es länger, aber seit 14 Jahren habe ich es richtig schlimm. Also vor 14 Jahren hatte ich die erste Phase, wo dann wirklich eine richtige Depression war. Gab es da einen Auslöser? Nee, es gab keinen ganz konkreten Auslöser, im Gegenteil. Meine Lebenssituation war dann wesentlich besser. Es war eigentlich so auch das Typische, was man vielleicht kennt, wenn man eine Prüfung macht. Ich hatte eigentlich immer ein relativ stressiges Leben, eben alleinerziehend, trotzdem Ausbildung gemacht und so weiter. Was hast du beruflich gemacht früher? Ich habe Krankenpflege gelernt. Und als es mir dann besser ging, die ganze Situation war besser, Wohnsituation und sonst was. Ich hatte mehr Freunde und so. Da hatte ich irgendwie echt Zeit, dass es mir richtig schlecht ging. Da ging es dann ganz schlimm los. Da war ich zum ersten Mal dann in Kliniken. Du warst ja nun oft in Kliniken oder hast mit sehr, sehr vielen Psychiatern, Psychologen zu tun gehabt. Ja, ich war so ungefähr 35 Mal in Kliniken. Wahnsinn. 35 Mal. Also, ich komme auf unser Thema nochmal. Ich will leben. Das heißt, du bist extrem belastet seelisch seit 14 Jahren und hast trotzdem einen sehr starken Lebenswillen und sagst... Ich hatte immer wieder lichte Phasen dazwischen. Und ich meine, das kennt jeder Depressive oder jeder, der schwer krank ist. Man weiß einfach mehr zu schätzen, was Leben eigentlich wirklich ist. Wenn diese Depression damals quasi so von heute auf morgen gekommen ist, besteht eigentlich die Hoffnung, dass sie auch von heute auf morgen wieder geht? Man sagt, das Bipolar ist eigentlich eine Erkrankung, wo man heute eigentlich sagt, viele kriegen sie gut in den Griff mit Medikamenten, über viele Jahre hinweg, aber eigentlich ist es nicht behandelbar, lebenslang. Also die Behandlungen sind viel besser geworden, aber das ist schon so im Endeffekt so wie so ein Diabetiker, der da... Ah ja, also das heißt, eine richtige Heilung ist da nicht zu erhoffen. Wenig. Also meistens ist es so, dass die Leute mit zunehmendem Alter hat man eigentlich mehr Phasen, weniger Phasen, das kann ich jetzt nicht behaupten. Ja, du bist aber ja erst 45. Ja, trotzdem. Du bist ja jetzt in einer positiven Phase. Ja. Lebst du so mit so einer versteckten Angst? Oh Gott, jetzt passiert's bald wieder? Nee, das fragen mich immer viele Leute. Das wäre schrecklich, wenn ich jedes Mal auch, wenn es mir gut geht, dann geht es mir einfach gut. Ausgeglichen gut geht und ich auch nicht manisch bin, dann bin ich einfach froh, dann freue ich mich einfach über jeden lichten Tag. Ich habe unglaublich viele soziale Schwierigkeiten durch meine Berentung, durch zu wenig Geld, durch alles Mögliche. Ja. Aber ich freue mich einfach an jeden Tag, den ich aufstehe, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich so total niedergedrückt bin und dass ich was machen kann, dass ich Energie habe. Wenn diese langen, finsteren Phasen kommen, 10 Monate, ne, hast du gerade gesagt, war die letzte, denkst du dann während dieser Phase, diesmal nimmt es kein Ende, diesmal bleibt es immer. Denkt man immer. Also ich hatte dann irgendwann, Mama hat so seine Schlüsselerlebnis, ich saß irgendwo in der Psychiatrie auf dem Flur und hatte so das Gefühl, das nimmt kein Ende mehr. Das war so ein Schlüsselerleben. Ich hatte das Gefühl, das hat jetzt wirklich keinen Boden mehr. Und dann habe ich trotzdem, ich hatte keinen Anhaltspunkt mehr. Mein Kind war inzwischen so groß, dass ich an dem auch nicht mehr rausziehen konnte. Und alles andere war auch weggefallen. Ich habe einfach nur noch gelebt. Also Gab es denn da auch schon mal Phasen oder Momente oder kurzfristige Momente, wo du kurz vor dem Selbstmord standest? Ja, immer. Aber du hast es real noch nicht versucht. Nee, ich habe mal als Jugendliche, klar, habe ich dann mal geschnippelt. Irgendwann hat man dann auch mal Tabletten, die das Klo runtergespült. War doch die tollsten Erlebnisse. Es gibt dann auch der Psychiater, der einen jahrelang kennt, in dem dann auch nichts mehr einfällt. Und wenn man dann da hingeht und es geht einem ganz schlecht, dann drückt er einem ganz viele Medikamentenpackungen in die Hand, so Probepackungen. Und dann stehst du da mit so Schlafmitteln und überlegst, was hat er sich jetzt dabei gedacht, dass er dir jetzt hier Tabletten mitgibt. Also du hast dich arrangiert damit, dass du diese Erkrankung hast. Ja. Hast du einen starken Lebenswillen und den lebst du wirklich immer, den genießt, das genießt du regelrecht, wenn du in den positiven Phasen bist. Jedenfalls. Da holst du alles nach. Ich hole alles. Obwohl du verrückte Sachen machst auch. Die mache ich ja nur kurzfristig in diesen 3 Wochen, wo ich manisch bin. Noch eine Frage zu deinem Kind. Ein Sohn ist das? Ja, der ist. Ja. Wie alt ist der jetzt? 26. Das war für den doch sicher auch sehr schlimm, die Mutter dann über, so in seiner Pubertät war das ja. Das war natürlich. So zu erleben. Ja. Wie hat er das denn so weggesteckt? Was glaubst du? War alles sehr schwierig, bis er dann 18 war. Dann stand immer auf der Kippe, dass er drogenabhängig wird. Also er hat dann einfach, er hat sich sehr abgekapselt von mir. Dafür bin ich froh, weil es gibt auch so Kinder, die dann versuchen, deine Mama zu retten. Also der hat dann ziemlich früh hingekriegt, sein eigenes Ding zu machen. Was aber halt dazu geführt hat, dass er dann ins Drogenmilieu reingerutscht ist und so weiter. Der hat sich gefangen, also seit immer so dran. Was macht er heute beruflich? Heute macht er eher so Mediendesign und solche Sachen. Was ist er? So in Richtung Mediendesign. Sowas. Mediendesign? Also, ja, hat auch einen eigenen Laden. Hat er Kontakt zu dir, wenn du in deiner finsteren Phase bist? Ja, hat das schon Kontakt. Geht. Also inzwischen ist es auch so weit, dass er das letzte Mal gesagt hat, als ich da in der Klinik saß, dass er mit zu uns kommt. Und ich dann eine Woche lang bei meinem Sohn und seiner Freundin ging. Ja, Christine. Zu toll, aber trotzdem. Also, dann wünsche ich dir, dass diese Phasen nicht so lange sind, die finsteren Phasen, und dass du deinen Lebensmut nicht verlierst. Und dass du das in den hellen Phasen dann genießen kannst und so wenig wie möglich Dummheiten machst in der guten Phase. Genau. Du willst leben. Auf jeden Fall. Ja. Alles Gute. Schön, dass du angerufen hast, Christine. Alles Gute. Tschüss. Und hier ist die Andrea. Und Andrea ist 50. Guten Morgen, Andrea. Ja, schönen guten Morgen. Andrea. Du bist auch in einer schwierigen Situation und sagst dennoch, ich will leben. Ja, auf jeden Fall. Warum ist deine Situation schwierig? Ich habe eine Autoimmunhepatitis, so nennt sich das. Eine Autoimmunhepatitis? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Nee, das ist auch eine ganz unbekannte Krankheit und ich bin mehr oder weniger ein Versuchsobjekt mit meinem Willen auch. Seit wann hast du diese Erkrankung? Seit 10 Jahren. Und wie macht sich diese Erkrankung bemerkbar? Also, das sind so viele Sachen. Es hat also damit begonnen, dass ich sehr extrem müde war, Haarausfall bekam. Dann hat der Arzt alle 6 Wochen eine Blutuntersuchung gemacht. Alle Organwerte waren in Ordnung, bis ich plötzlich nach ungefähr einem halben Jahr eine Gelbsucht bekam, die sich auch mit Antibiotikum und andere Medikamenten nicht unter Kontrolle bringen ließ. Ja. Und dann hat man eine Leberbiopsie gemacht und stellte diese Diagnose. Und das ist eine seltene Diagnose? Ja, also man kennt sie überhaupt nicht in der Klinik, wo ich bin. Und das ist also eine Transplantationsklinik. Naja, also wirklich Fachleute. Aber man kennt diese Erkrankung auf der Welt. In der Medizin ist die schon bekannt. Nee, eben nicht. Deswegen weiß man und wusste man bisher auch nicht, was man machen sollte. Das ging von. Aber wie kann man sie dann diagnostizieren, wenn sie nicht bekannt ist? Ja, ob das an der Leber festgemacht worden ist, weil die Leber reagiert hat. Es war das einzigste Organ, was in dem Moment reagiert hat. Und wie gesagt, dann kam eben diese Diagnose und. Also ein ganz ungewöhnliches Phänomen. Und du bist jetzt Versuchskaninchen, sagst du. Ja, aber mit meinem Willen, ich bin sehr dankbar für alles, was mir geboten wird. Und das fing mit einer Chemotherapie an. Jetzt habe ich 2-mal nur Strahlung bekommen. Und der Grund ist einfach, man will diese Erkrankung zumindest zum Stillstand bringen in irgendeiner Form. Wie ist denn so, beschreib mir doch mal so die Situation, denn den Stand deiner Erkrankung. Der Stand, das ist also eine sehr fortgeschrittene Leberzirrhose. Eine Milz, die vom Wachstum her wie explodiert ist, die geht vom Magenbereich bis in den Beckenboden. Und ich bin Bluter geworden dadurch, ich habe Unterzucker, hatte Organversagen. Das heißt, Übelkeit, Kraftlosigkeit, Müdigkeit. Wie äußert sich das dann in deinem Alltag? Ja, ich konnte früher sagen, dass ich circa eine Woche im Monat, dass es mir dort schlecht ging. Mittlerweile hat sich das gekehrt, dass es eine Woche im Monat, wenn auch gut ist. Also, und wenn es dir schlecht geht, musst du dann fast immer im Bett liegen, ja, oder hast du Schmerzen? Ganz genau, dann liege ich und... Du hast Schmerzen auch? Ja, sehr starke. Und zwar kommt das eben durch diese stark vergrößerte Milz, die alle Organe zusammendrückt. Und zeitweilig, bis vor einiger Zeit, hatte ich dann bis 10, 11 Liter Wasser im Bauch. Und das drückt natürlich alle Organe zusammen. Natürlich, und natürlich. Kannst du denn dich... Wie ist das mit Ernährung? Du kannst dich auch nicht normal ernähren wahrscheinlich. Ja, ich muss also, erstmal lebe ich total streng nach den Vorschriften der Ärzte mit den Medikamenten der Ernährung. Und zwar muss ich bis zu 10 Mal am Tag immer ein bisschen essen, dass der Darm auch immer ein bisschen was zu tun hat und nicht überlastet ist. Ja, ganz genau, nur ein bisschen, weil das uns sehr, sehr weh tut. Lebst du alleine? Ich lebe noch mit meinem 24-jährigen Sohn. Ich habe 3 Kinder. Die anderen 2 sind außer Haus. Und sonst lebe ich allein. Ich vermute, dass der Sohn dir dann doch viel zur Hand geben muss, dass du gar nicht auch im Haushalt so viel machen kannst. Ja, doch, ich mache meinen Haushalt schon selber. Das schaffst du ja auch. Ja. Wahrscheinlich sehr langsam dann alles. Ja, ja. Ja, aber wirklich wie im Zeitlupentempo. Und kannst du auch rausgehen? Geht das noch? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee, also am sozialen Leben kann man eigentlich gar nicht mehr teilnehmen. Auch nicht einkaufen? Doch, das, so eben. Auto auch fahren. Also wenn ich zum Arzt muss, weil jede Woche muss ich Blutuntersuchungen machen und dann muss ich alle 2 bis 3 Monate in die Transplantationsambulanz. Alle 6 Monate wird eine Magenspiegelung gemacht. Also du bist eigentlich rund um die Uhr mit deiner Krankheit beschäftigt, so kann man sagen. Im Prinzip schon, nur im Moment, das heißt seit 5 Tagen geht es mir wieder super und das heißt gut erträgliche Schmerzen und dann bin ich also richtig euphorisch. Ja. Dann möchte ich 10 Sachen auf einmal machen, alles was liegen geblieben ist. Das kann ich mir vorstellen, dass man dann über jeden Tag glücklich und dankbar ist, wo es einem einigermaßen gut geht und das erst richtig zu schätzen weiß. Ne? Aber wirklich. Und ich hätte, also mich würde sehr interessieren, ich habe Krämpfe, die sind manchmal täglich, manchmal liegen auch ein paar Wochen dazwischen. Und zwar gehen die von Kopf bis Fuß. Sind also bei vollem Bewusstsein und keiner weiß, wo die herrühren. Also auch deine Fachleute nicht? Richtig, die Rheumatologen und... aber vermutlich hängen diese Krämpfe ja mit dieser sehr, sehr seltsamen und seltenen Erkrankung zusammen. Ja, und da wollte ich halt mal fragen. Ich habe jetzt eine Beschreibung im Fernsehen gesehen und das nannte sich Dysthenie. Und... das soll eine Form dieser Erkrankung, also dieser Krämpfe sein, die also auch als sehr schwer, also die sind sehr, sehr schmerzhaft. Man kann nicht stehen, nicht laufen, nicht sitzen. Man muss dann meistens auf Toilette, was also fast überhaupt nicht geht. Und man verändert sein Gesicht, das wird ganz schief. Man kann dann nicht mehr sprechen, wenn es ganz schlimm wird. Und wie lange halten diese Krämpfe an? Ja, von Minuten bis Stunden. Bis Stunden? Ja, und ich habe dann das erste Mal, wo ich das bekam, habe ich so lange gewartet, weil ich gedacht habe, bei der Geburt waren auch Wadenkrämpfe, nur das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Hast du die Hoffnung, dadurch, dass du das hier bei mir berichtest, dass du vielleicht andere Leute findest, die Ähnliches haben? Ja, vielleicht nicht Ähnliches, aber über diese Krämpfe irgendwas wissen. Ja, okay, dann mögen die Leute sich bei uns melden und dann können wir gerne den Kontakt dann herstellen mit dir. Ja, man bekommt da Pfötchenstellung und das ist also so extrem und so ist es in keinem Fachbuch irgendwie zu finden. Und ja, vielleicht weiß es jemand oder hat jemand eine Idee, der möge uns das schreiben. Ich wollte dich gerade noch fragen, Andrea, wäre denn vielleicht eine Rettung für dich eine Lebertransplantation? Ja, also ich denke auf der einen Seite, wenn mein Körper schon die eigenen Organe abstößt, wie wird es dann mit einer fremden Leber sein? Auf der anderen Seite weiß ich und denke es auch inzwischen selber, dass die eigene Leber immer noch das Beste ist. Und solange ich damit zurechtkomme und wieder erwarten eigentlich immer besser jetzt damit zurechtkomme, ja. Dann soll man es erstmal so lassen. Richtig. Das werden die wahrscheinlich deine Fachärzte auch so sagen und so sehen, oder? Genau. Mhm. Es kann zwar jeden Tag irgendwas passieren. Niemand kann da ja eine, bei dieser Erkrankung kann ja niemand eine Prognose sagen, weil man überhaupt keine Erfahrungswerte hat. Genau. Mhm. Und deswegen. Aber du hast dich eben auch zu unserem Thema heute gemeldet, ich will leben, weil du auch diese Krankheit, so hört sich das an, akzeptiert hast, ja. Dass du sie bekommst, dass du ich sie nun mal dass hast. Dass das 50% der Miete ist, wenn man die Krankheit annimmt und versucht damit zu leben, und das geht also sehr gut. Ja, glaube ich auch. Das muss ich sagen. Ich habe gerade die Nelly ja gefragt, der es ja auch gerade nicht sehr gut geht, die erste Anruferin, an was sie so besonders Freude hat im Leben. Was ist das bei dir? Also ich freue mich, wenn morgens die Sonne scheint und mir es gut geht, so wie die letzten 5 Tage, da ist alles, was vorher war, vergessen. Mhm. Das ist nicht verdrängt, das ist einfach, das ist ein neuer Tag. Ich kann also nie planen, mir kann es heute so gut gehen, dass ich Bäume ausreiße und morgen früh komme ich nicht mehr aus dem Bett raus. Genau, das heißt, man kann auch gar nichts planen, morgen fahren wir mal mit dem Auto dahin, irgendwo, wo es schön ist. Das kann leider morgen nicht möglich sein, unter Umständen. Ja. Mann, Andrea, dann wünsche ich dir, also erstmal hoffe ich, dass wir vielleicht ein paar Informationen von unseren Zuschauern und Zuhörern bekommen. Wäre ganz toll. Ja, und zum anderen wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass diese mysteriöse Krankheit ja etwas von dir ablässt. Ja, ich bin einfach zuversichtlich. Ja, das muss man auch sein. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass es immer wieder sehr lange gute Phasen gibt und dass die Krankheit zum Stillstand kommt. Mhm. Ich danke dir für die vielen schönen Sendungen, die ich jede Nacht höre. Dankeschön. Und das auch schon seit 14 Jahren. Ach, ehrlich? So lange schon? Von der ersten Sendung. Ah, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Das ehrt mich wirklich sehr, wenn ihr das immer so sagt, dass ihr so lange dabei bleibt. Ja, das war Zufall damals, dass das gerade auf dem Sender war, und seitdem habe ich das immer wieder gehört. Das ist ja toll. Freue ich mich wirklich sehr. Freue ich mich wirklich sehr. Und am liebsten würde ich mich auch dem Wunsch meiner ersten Gesprächspartnerin anschließen. Ich wohne nicht weit davon weg. Ehrlich? Mhm. Ja. Bei Detmold. Naja. Mal gucken. Mal gucken. Ne? Wir haben ja deine Telefonnummer. Ja. Jetzt haben wir was angefangen hier. Lieber Himmel. Erlebt ja so überhaupt nichts. Man lebt einfach mit dem Fernsehen. Urlaub fahren ist nicht. Man guckt sich Urlaubssendungen an und vergisst alles um sich herum. Ja. Lieber Andrea, wir überlegen mal was. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Schön, dass du angerufen hast. Ebenso. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. So, hier ist um 1.38 Uhr die Lolita. Lolita, 52, guten Morgen. Hallo? Guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo? Lolita, guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Ich muss erstmal dreimal Luft holen. Ich kann es nicht fassen, dass ich durchgekommen bin, auf Sendung bin. Schön, dass du da bist. Ich habe es schon öfter probiert, und du hattest auch mein Thema, meine Krankheit, schon mal als Themennacht, aber da bin ich auch nicht durchgekommen. Ja. Aber jetzt ist es mir ja geglückt. Also dir geht's auch nicht gut aufgrund einer Erkrankung? Jawohl. Und was bevor ich darüber spreche, möchte ich sagen, dass mein Anruf hauptsächlich als Appell gelten soll an die Angehörigen, Freunde, Bekannte, Verwandte von denen, die auch diese Krankheit haben. Und was ist das für eine? Sag mal, was für eine Erkrankung das ist? Das ist eine Zwangsneurose, eine schwere Zwangsneurose. Eine schwere Zwangsneurose? Ja. Ja. Und ich habe sie seit vielen Jahren, ich habe sie seit ungefähr 30 Jahren. Mhm. Habe eine Ehe gehabt, habe 2 Kinder großgezogen, lebe momentan alleine hier in meiner kleinen Dachgeschosswohnung. Aber das Leben kann man eigentlich nicht Leben nennen, das ist nicht lebenswert. Was ist das für eine Zwangsneurose? Beschreib sie mir mal. Also es sind nicht diese schon ziemlich bekannten Wiederholungszwänge, was man so hört, dass andere zurücklaufen, ob die Tür zu ist oder der Herd aus ist. Es sind Wiederholungszwänge in der Art, dass ich alle Handlungen, aber auch wirklich alle, vom Zähneputzen über morgens vom Bett aufstehen, anziehen, alles wiederhole. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe einen Bezugspunkt, das ist das Waschbecken, der Wasserhahn. Mhm. und laufe dann halt immer wieder hin, befeuchte die Nase, laufe wieder zurück und ja, und das geht eigentlich den ganzen Tag so. Du läufst immer wieder zum Wasserkran und befeuchtest die Nase? Ja. Warum? Genau. Ja, warum? Nein, das ist nicht erklärbar. Das ist eben das, deswegen Zwangshandlung, da ja auch das Wort, da ja die Krankheit. Es hat sich verändert in all den Jahren. Ich hatte vor vielen Jahren auch sehr starke Waschzwänge. Also da stand ich dann stundenlang am Waschbecken und habe mir die Hände gewaschen, in einer Tour ein Stückchen Seife nach der anderen benutzt, bis sie ja im wahrsten Sinne weg war. Da war dann keine Seife mehr und meine Hände waren schneeweiß. Das ist aber jetzt nicht mehr so schlimm. Es ermöglicht ja kein Leben, also kein normales Leben. Ein Alltag ist eigentlich du, nicht. Du hast doch gerade gesagt, das sind so Zwänge, dass du viele Handlungen immer und immer wieder wiederholen musst. Also wenn du dich zum Beispiel morgens anziehst, ziehst du dich dann mehrfach an und aus? Nein, so muss man sich, nee, das nicht. Aber ich habe ja auch Zwangsgedanken, also ich zähle dann dabei. Aber wenn ich so meinetwegen Hose, Pullover oder Hemd anhab, dann laufe ich eben schon mal zurück zum Waschbecken und wiederhole den Weg unter bestimmten Zählen im Kopf. Ein Zahlenschema ist dann da. Und also ist ganz schwer vorstellbar, ich weiß. Ganz verrückt, ganz verwoben das Ganze. Ja. Aber du rufst zu unserem Thema an, obwohl du 30 Jahre unter dieser Erkrankung leidest. Ich will leben. Genau, und seit 30 Jahren damit kämpfe, dagegen ankämpfe, weil ich leben möchte, weil ich weiß, dass das Leben schön ist und schön sein kann. Und ja, mich dann über ganz kleine, schöne Momente auch riesig freuen kann, was für andere Menschen scheinbar banal ist oder gar keine Freude bringt. Sag mal ein Beispiel. Und ein Beispiel zum Beispiel, wenn jetzt im nächsten Frühjahr die ersten Schneeglöckchen durch die Schneedecke schießen. Oder wenn ich hochgucke, da ich im Dach wohne und die Flugzeuge am Himmel sehe und einen schönen strahlenden blauen Himmel sehe, solche Dinge. Oder nette Menschen dann treffe, die einfach mal nett sind. Oder ich erlebe, wie nette Menschen untereinander sich unterhalten, solche Dinge. Die bereiten mir auch sehr viel Freude und geben mir ganz viel Kraft dann auch und Lebensmut. Ja, du hast gerade gesagt, das, so wie ich jetzt im Moment lebe, ist eigentlich kein Leben. Nein, weil das ist kein Leben. Ich kann meine sozialen Kontakte, obwohl ich Freundinnen habe, nicht pflegen. Also es ist ja für mich schwer, überhaupt fertig zu werden, um rauszukommen. Es gibt Tage, wo ich gar nicht rauskomme. Aber das geht schon. Du kannst schon auch das Haus verlassen. Ja, aber unter einem, immensen Energieaufwand. Also das musst du dir so vorstellen. Es gab schon Tage, wo ich vorhatte, vormittags vielleicht in die Stadt zu gehen. Mich dann angefangen habe zu duschen, zurechtzumachen wie jede normale Frau. Und bis ich es dann geschafft hatte, war es dann abends dunkel und die Geschäfte waren zu. Ach, das heißt, du hast den ganzen Tag für die Vorbereitungen gebraucht, rauszugehen und da war es dann schon zu spät. Genau. Und ich war natürlich das ist dramatisch. Und fix und fertig und überhaupt, ja. Aber du hast ja auch in den 30 Jahren, wie du es gerade angedeutet hast, auch ein relativ normales Leben geführt. Relativ. Also nach außen hin, ja, für viele normal, aber nach innen hin meine beiden Kinder, die eigentlich bis heute die einzigsten sind, die das so genau wissen und auch verstehen, wenn man das überhaupt so verstehen kann, sind meine beiden Kinder. Ja. Wie alt sind die heute? Aufgewachsen sind. Wie alt sind die heute? Die ältere Tochter ist 30 und die jüngere Tochter ist 26. Ach so, und vor den anderen Leuten hast du früher eine Rolle gespielt? Ich bin ja auch arbeiten gegangen. Ich habe dagegen schon angekämpft. Ich habe versucht, arbeiten zu gehen. Ich hatte eine Arbeitsstelle nach der anderen. Da wurde ich nicht immer unbedingt jetzt gekündigt wegen Unpünktlichkeit oder so. Da hatte ich auch viel Pech. In welchem Bereich hast du gearbeitet? Alles Mögliche. Also gelernt habe ich mal Kosmetikerin, aber ich habe in Grünanlagenbau gearbeitet. Ich habe als Küchenhilfe gearbeitet. Ja. Was ich an Arbeit kriegen konnte. Was ist mit deinem Mann, mit deinem Partner? Also ich bin geschieden von dem Vater meiner beiden Töchter, aber der Grund war jetzt nicht unbedingt die Krankheit, Trennung, ja. Und ist es heute immer noch so, dass so richtig nur deine beiden Kinder Bescheid wissen, wie schlecht es dir geht? Ja, das selbst. Aber es gibt schon noch Bekannte und Freunde, gibt es schon noch in deinem Umfeld? es wissen vielleicht zwei Freundinnen so einigermaßen, aber auch nicht grundlegend darüber Bescheid, weil ich ja auch niemanden so zu mir nach Hause lasse, weil ich meine Wohnung nur so im größten Rahmen bewältigen kann. Und aber du bist jetzt nicht, du bist nicht gefährdet, dass du dass die Wohnung vermüllt oder so etwas. Das nein, nicht. Nein, habe ich gerade gestern gesehen. So mit Messi hat das eigentlich gar nichts zu tun. Ich bringe meinen Müll dann schon runter und mache, wie gesagt, die notwendigsten Dinge. Aber das, was ich eigentlich schaffen möchte, schaffe ich nicht. Ne? Also was weiß ich, mir es hier richtig gemütlich zu machen und schön und so weiter. Mhm. Wann bist du denn mal so richtig entspannt? Gar nicht. Wenn ich vielleicht mal schaffe, wenige Stunden tief einzuschlafen, ansonsten nie. Bist du denn in all diesen Jahren in Behandlungen gewesen? Also ich habe aus meiner Sicht aus alles versucht, angefangen von der psychosomatischen Klinik vor vielen Jahren, wo ich natürlich verkehrt war, dann über ein Vierteljahr in der Uniklinik in Mainz, wo wir auch von der medikamentösen Seite her versucht haben. Und therapeutische Sitzungen und so weiter, aber das hat mir selber eigentlich alles nicht geholfen. Ich habe irgendwann erkannt oder für mich das so entschieden, dass der Kampf, den ich alleine jetzt aus eigener Kraft, aus Energiekraft, Lebenswille, so meinen Tag bestreite. Das heißt, du hast für dich entschieden, dass du das alleine bekämpfst und dass du nicht mehr in eine Therapie zu einem Arzt, zu einem Psychiater gehen möchtest? Also ein Psychiater schon noch. Also ich habe auch, ich bin seit 2007 aufgrund dessen berentet worden, in volle Erwerbsminderungsrente. Was wahrscheinlich aber auch noch nicht passiert wäre, wenn ich da meine ältere Tochter eingeschritten wäre, die gesagt hat, Mama, wie lange willst du das jetzt eigentlich noch so weitermachen? Ich habe das scheinbar nicht so wahrgenommen. Also ich war wie so ein Hamster im Rad. Ich habe einfach nur kämpfen wollen. Ich wollte nicht aus dem Arbeitsprozess rausfallen. Und teilweise gab es ja auch Momente, die mich da bereichert haben. Ja, aber nochmal die Frage, wärst du denn bereit, nochmal vielleicht doch nochmal dich auf einen neuen Therapieansatz einzulassen? Ja, also zu einem Psychologen, der halt wirklich was von der Krankheit versteht. Ne? Denn meine Erlebnisse waren da auch nicht sehr positiv, weißt du, also ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Glaube ich, da machen viele Leute ja auch schlechte Erfahrungen, vor allen Dingen bei sehr schweren seelischen Erkrankungen. Wenn man da 2, 3 schlechte Erfahrungen gemacht hat, hat man die Kraft bald verloren. Das kann ich gut verstehen. Andererseits bist du ja doch eine Powerfrau, das höre ich ja. Und du hast ja auch zu diesem Thema angerufen, ich will leben, und hast das gerade sehr schön beschrieben. Ja. Eigentlich sollte ja dazu dann auch gehören, nochmal Tabula Rasa zu machen, nochmal ganz von neuem vielleicht anfangen zu wollen, was Therapien anbelangt. Nochmal eine Chance einer Therapie zu geben. Ja, also verworfen habe ich es auf keinen Fall. Ich habe auch von der AOK hier auf meinem Tisch liegen die 6 Ärzte, ich wohne in Wiesbaden, bekommen, die halt angeblich sich mit Zwangsneurosen auskennen und wo ich mir dann vorhatte, einen auszusuchen. Aber ich habe es bisher einfach noch nicht geschafft, weil dieses Rausgehen hängt ja auch damit zusammen. Ich muss ja dann regelmäßig Termine wahrnehmen, was ja für mich fast unmöglich ist eigentlich. Ne? Weißt du, Lolita, ich möchte dir einfach so aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, so aus meinem Gefühl heraus, würde ich dir das ganz dringend raten, das nochmal zu versuchen. Du hast nichts zu verlieren, du hast nur zu gewinnen. Was kann passieren? Du kannst nochmal eine schlechte Erfahrung machen, okay, die kannst du abbuchen, das hast du ja nur schon einige Male erlebt. Aber da besteht eine winzige Chance und du hast so einen Willen und diesen Willen muss man auch nutzen. Das ist, der ist ja Gold wert, dieser Wille. Manche haben den ja gar nicht mehr und haben die Kraft nicht mehr, du hast das aber. Nimm es nochmal in die Hand und versuch nochmal einen Neustart. Ich möchte gerne, dass du dich mit meiner Psychologin nochmal ein bisschen berätst jetzt. Vielleicht kann sie dir da auch noch ein paar Tipps geben und einfach ein paar Sachen an die Hand, an Informationen geben. Mhm, okay. Ja, dann könnt ihr das mal durchsprechen, was du da an Angeboten hast und so weiter. Okay, ich hätte noch eine kleine Kleinigkeit, die ich erwähnen möchte. Und zwar hattest du vor einiger Zeit eine Sendung, da ging es um Depressionen und das Thema war der Fußballer-Enkel, der sich das Leben genommen hat. Mhm. Und ich gucke deine Sendung schon seit vielen Jahren und mag dich sehr, aber an dem Tag hast du etwas gesagt, womit ich überhaupt nicht klargekommen bin. Und zwar ging es darum, dass du sagtest, dass diese Menschen, die halt so einen Schritt tun, selten daran oder, ja, du, das war fast wie eine Mahnung deinerseits, nicht daran denken, was sie dem Gegenüber, zum Beispiel diesen Zugführer oder so, antun. Mhm. Und ich habe gedacht, ein Mensch, der sich zu sowas überwindet, der denkt ja nicht mehr. Der hat ja, also diese schwere Depression ist ja dieser Schritt, dass der kann gar nicht daran denken und wird auch niemals daran denken. Ja, der sieht nur dieses tiefe Loch, wo er dann ja auch reinfällt. Mhm. Und das wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Das finde ich auch völlig in Ordnung, dass du es klarstellst, weil die Not vielleicht so groß ist bei jemandem, dass er gar nicht mehr das ermisst, was das an Folge ist. So ist es. Unmöglich. Also das kann man diesen Menschen auch dann nicht zusprechen. Ja. Denn ich selbst habe ja auch schon solche Gedanken gehabt, weil es Tage gibt, wo es so düster ist, dass ich denke, nein, also, und doch ist es lebenswert. Ich finde das gut. Kann nicht und darf nicht sein. Ja, gut, dass du es gesagt hast und klargestellt hast. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt rufen wir dich aber nochmal an, Lolita. Die Anja ruft dich gleich an. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich. Jawohl. Von Herzen alles Gute und toi toi toi wünsche ich dir. Danke, und vielleicht, wenn ich ein Autogramm bekomme, dann wäre ich sehr gerne. Du sagst ja Anja gleich deine Anschrift. Tschüss. Okay, ciao. Ich danke dir. Tschüss. 0800 220 5050 zu unserem Thema heute, ich will leben. Und jetzt freue ich mich auf Elinore. Stimmt das? Elinor. Ja. Elinor, das ist aber ein schöner Name. Doppel L, ein E. Ja, Elinor. Am Anfang ein E. Ja, genau, Elinor, 78. Elinor, Entschuldigung. Mhm. 78 Jahre. Richtig. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich jetzt an der Reihe bin. Ja, jetzt erzähl mal. Also mein Thema ist ja klar, ich will leben. Ja. Ich habe 9 Tage im Koma gelegen. Ja. Wäre fast gestorben. Was war passiert vorher? Ich bin ins Koma gefallen, weil ich einen septischen Schock erlitten habe, ausgelöst durch einen Gallenstein, der im Gallengang stecken geblieben ist, die Leber angegriffen hat, die dann nachher auch ein Teil entfernt werden musste. Ja, wann war das? Das war in 02. Ja. Und ich weiß seither noch viel besser, wie kostbar das Leben ist. Und dass ich trotz der Handicaps, die davon zurückgeblieben sind. Welche sind das? Im Rollstuhl. Ah. Die Organe sind geschädigt, besonders der Kreislauf. Ja. Nachdem die Leber vergiftet war, haben die Nieren auch ihren Dienst aufgegeben. Verstehe. Totales Nierenversagen. Ja. So, dann waren alle anderen Organe dran, bis das Gehirn auch ausgesetzt hat und dann war Koma. Dann war Koma. Wie war das, als du aus dem Koma dann wieder wach geworden bist? Nach 9 Tagen habe ich sporadisch wahrgenommen, wo ich denn wohl sei. Mhm. Fremde Umgebung. Wusstest gar nicht Bescheid? Nein. Also ich habe mich erstmal nicht zurechtgefunden. Ja. Und dann am 9. Tag war ich klar. Und da wusstest du auch wieder, wer du bist und die Vergangenheit, alles war wieder im Kopf so? Das wusste ich alles ganz genau. Mir ist es auch ganz wichtig, Menschen, Angehörigen, die Koma-Patienten haben, zu sagen, was ein Koma-Patient empfindet. Erzähl mal, was empfindet ein Koma-Patient? Die Phasen des Komas sind wechselnd. Von ganz, ganz tief, dann ist man ganz, ganz weg. Also wie bewusstlos, wie in Narkose. Bewusstlos. Wie in Narkose. Ja. Ja. Dann sind flachere Phasen da, in denen man hören und riechen kann, besonders gut riechen. Aber nicht sehen. Mhm. Und Gesprächsfetzen bekommt man mit, dann ist man natürlich wieder mal weg. Ja. Die Versorgung, die mir da angedient ist, die Schmerzen habe ich alle mitgekriegt. Die hast du mitbekommen? Ja. Das ist ja gruselig. Ja, also ich habe auch nicht registriert, dass man mir hilft. Ich habe Fantasien gehabt, dass man mir Organe entnehmen will. Ach so. Also solche Albträume fast waren das. Ja, dann. Halluzinationen auch. Würdest du denn so weit gehen, oder hat man dir gesagt, dass du fast tot warst, dass das so ein Nahtoderlebnis? Das wusste ich selbstständig. Das war mir in den flacheren Koma-Phasen vollständig klar. Dass du haarscharf zwischen Leben und Tod. Mit dem Leben, dass ich sterbe. Ach so. Das war mir vollständig klar. Hat dir das währenddessen Angst gemacht, das Sterben? Nein. Es war, ich muss was tun. Ich muss selbst was tun. Das war dir klar? Ja. Und dir war klar, dass du leben wolltest? Unbedingt. Man sagt ja oft so, wenn Menschen ein Nahtoderlebnis hatten, dass sie so so ein weißes Licht sehen. Auf ja, das, ja, genau. Hattest du das auch? Ja. Aber war das nicht was Tröstliches und so, dass man eine Sehnsucht hat, dahin Nein, zu gehen? Nein, das war zwiespältig. Ich habe zuerst mit allen Fasern, was ich bin und was ich habe, um mein Leben gekämpft. Mhm. Und ich dachte, die Äußerungen, die denke ich nur, ich habe aber in meinem Kampf laut gegeben, alles laut und energisch gesagt. Lass mich was fragen. Wenn man so ein Todes, das war ja ein Todeskampf. Ja, aber ein wirklicher groß, das war der schlimmste Kampf meines Lebens. Ja. Der schwerste Kampf. Bist du, ist dein Leben vor dir abgelaufen? Nein, da hatte ich gar keine Zeit für. Ah ja. Da hatte ich überhaupt keine Zeit für. Ich habe also mit mich so, mit allem, was ich bin und habe, gegen das Sterben, Sterben gewehrt. Und habe, das hat mir der Arzt nachher bestätigt, der Chefarzt, gesagt, ich will nicht, ich bin doch noch nicht einmal 70. Und als ich aufwachte am 9. Tag, hatte da die erste Frage, also die erste Mitteilung des Chefarztes, wissen Sie, dass es ein Wunder ist, dass wir Sie durchbekommen haben? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, das weiß ich. Weil du das Wunder mitbewirkt hast. Ich wusste, dass es ein Wunder ist und dass ich überhaupt noch weiterleben darf. Jetzt ist ja interessant. Das wusste ich. Das war im Jahre 2002, sagst du. Ja, im August. Und seitdem schätzt du das Leben anders. Ich lebe sehr viel bewusster. Ja. Und ich habe immer ein Dankbarkeitsgefühl, dass ich noch da sein darf. Trotz dessen, dass du im Rollstuhl sitzt? Ich habe nicht eine Sekunde den Rollstuhl als Fremdkörper angesehen. Der gehört zu mir. Mhm. Das ist der Ersatz für mein nicht immer auf den Beinen sein können. Ja. Ich war hilflos wie ein Baby, als ich aus dem Koma aufwachte. Hände und Kopf konnte ich bewegen, sonst nichts. Mhm. Kannst du dich denn heute alleine so zurechtfinden in deiner Wohnung? Das geht. Ich roll mit meinem Rolli durch die Räume. Ich kann auch. Leider habe ich mir im letzten Jahr noch mal den Oberschenkelknochen gebrochen. Jetzt sitze ich wieder ein bisschen fester im Rollstuhl. Ja. Wenn man sowas erlebt hat, und sowas, du sagst, das war das Heftigste, was du in deinem Leben erlebt hast. Ja. Ich hatte kein leichtes Leben, aber dieser Kampf ums Überleben, das hat mein ganzes Ich, mein ganzes Sein beansprucht. Bist du ein besserer Mensch geworden dadurch? Weiß ich. Kann man schlecht über sich selbst sagen, stimmt. Genau. Kann man nicht sagen. Aber ich bin sehr viel bewusster, was meine Umwelt betrifft. Na, ich kann anders fragen. Bist du vielleicht ein etwas geduldigerer Mensch geworden oder ein gütigerer Mensch als vorher? Ja, auch schwer zu sagen. Auch schwer zu sagen. Gütiger. Geduldiger. Ja, ich sage einfach mal verständnisvoller. Na gut, so meine ich es, ja. Hm. Ja, dass ich die Dinge, die um mich herum geschehen, ein bisschen geduldiger bin ich auch geworden. Ich bin kein geduldiger Mensch. Ja. Überhaupt nicht. Was ich aber gerade eigentlich fragen wollte, wenn man sowas Krasses und Heftiges erlebt hat, hast du vor, es wird ja, jeder von uns stirbt, hast du mehr Angst davor oder bist du auch in dieser Sache gelassener jetzt? Ja, ich habe ein Erlebnis im Koma gehabt. Ich weiß bis heute nicht, war das meine Fantasie, war das meine Halluzination oder war es Realität? Ich habe Gott gesehen. Mhm. Und auch den Gegenspieler, beide. Ja. Und ich habe das, man erzähle es nicht gerne, weil manche sagen dann, die spinnt. Mhm. Aber ich kann ja auch nicht sagen, war das jetzt, ist das so? Als du Gott gesehen hast, war das schön? Tröstlich. Bitte? Sehr tröstlich. Tröstlich. Das beantwortet meine Frage aber noch nicht, ob du Angst hast. Ja, doch, eine gewisse Scheu schon. Mhm. Ich weiß, dass jeder sterben muss, aber ich wünsche mir, 100 Jahre alt zu dürfen. Elinor, du Frau mit dem schönen Namen. Ich wünsche dir, dass du ein bisschen über 100 alt wirst. Ein bisschen noch über 100. Oh, das ist schön. Ne, das ist doch ein guter, so 103 vielleicht. In geistiger Frische. In geistiger Frische. Und mit nicht mehr körperlichen Handicaps. So, genau so. Geistiger, genau so, wie du es gesagt hast. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dankeschön. Sehr schön, dass du angerufen hast. Und wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Volker Tarke. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen mit der freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter unserer Nummer 0800 220 5050. Eine gute Nacht wünsche ich euch. Bis morgen. Ciao.